Du denkst, du bist frei. Doch irgendetwas hält dich immer fest. Du versuchst, dich zu befreien. Doch der Widerstand wird immer größer. Du lebst nach den Regeln der anderen, du hast deine Meinung, die anderen kontrollieren dich und du tust nur gehorchen. Schlag zu, befrei dich aus den Ketten der Gesellschaft. Lieb so, wie du willst, es ist nicht sein Leben und du bist frei.